SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wieder hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Stündige Reise quer durch die Welt von der Elektronika. Die habe ich heute Magnetic Connections genannt. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus, ich bin der Mentalix. Ich bin am Wochenende zuständig, dass die elektronische urbane Clubmusik nicht zu kurz kommt. Und heute machen wir mal einen Abstecher irgendwo nach Schweden. Dort kommt nämlich die La Fleur her, Produzentin und eine sehr renommierte DJ. Aus Schweden, zurzeit aber wohnhaft in Berlin. Und sie ist eigentlich eine Newcomerin, aber genau sie ist jetzt angesprochen worden vom legendären DJ Sascha, ob sie empfehlen mal könnte zu einer Co-Produktion, sprich zu einem gemeinsamen Track. Gesagt, getan. Das Resultat hörst du heute oben in der Sendung. Weiter hat er brandneue Sounds aus dem Litauen von Donatello und von Forerunners. Anfangen gehen wir die heutige Episode Mental X Electronic mit, naja, hat schon fast ein bisschen Tradition, eine neue Scheibe von Anjuna Deep, aber es ist wirklich so im House-Sektor wirklich derzeit das beste Label weltweit. Und die neue Entdeckung auf Anjuna Deep heisst Antic, so nennt sich das Projekt. Und ein Stück heisst Jura. Schön, dass es mit. Viel Spaß. Thank you. tonnenweise mit einer neuen fantastischen Elektronik. Es kommt einfach so extrem viel neues Material täglich raus, dass man schlicht und einfach stellenweise den Überblick verliert. Und das ist vielleicht eben auch gerade ein bisschen Problematik von dieser Geschichte. Seit Künstler nicht mehr an Labelsbunden sind, um ihre Tracks zu veröffentlichen. Wenn ein Track richtig, richtig gut ist, im Idealfall schafft es vielleicht noch 2-3 Mal gespielt zu werden, aber stellenweise oder die meisten richtig guten Tracks, die müssen atmen, sprich, die muss man immer und immer wieder hören, erst dann entfalten sie sich. Das ist genau so ein Beispiel davon. Pulsar hat auch produziert, das ist ein Arno und Rizio Remix von Short Reflection. Ich mag mich erinnern, ich habe vor etwa 3 Monaten hier 2 Mal gespielt und jetzt bin ich einfach wieder drüber gestolpert und habe gefunden, das ist ja unglaublich cool und vor allem ein unglaubliches Sexappeal, oder? Fantastische Nummer von Pulsar. Das ist eben so ein Track, der eben atmen muss. We'll be right back. Wow, was für ein Sound hat der Herr im Moment drauf. Christian Monig ist das. Ich kenne den Namen wirklich schon seit Jahrzehnten, aber seine Tracks haben mich nie wirklich interessiert. Aber es sieht fast ein bisschen danach aus, dass er wirklich so einen ganz eigenen, speziellen Sound gefunden hat, mit einer ganz persönlichen Handschrift. Und das beweist er gerade so mit den letzten 4-5 Releases. Es sind alle wirklich super, super geil und immer extrem hypnotisch. Eben, sprich, deep. Das ist der Christian Monig, das ist eine brandneue Scheibe. Rausgekommen tut sie, weiss noch nicht wo, aber heissen tut sie Asylum. Unter anderem mit einem jungen Künstler namens Steve Arsch. Das Stück heißt Missouri. Und wirklich, was für ein Brett, oder? Hintergrundinfo zu der heutigen Episode Mental X Electronic, frei nach dem Thema Magnetic Connections, findest du auf srf.ch/mentalx. Danach bekommst du eine Playlist und Podcasts zum gratis downloaden. Eben, was du jetzt schon bekommst, das sind allerhand alte Sendungen zum Beispiel, zum Streamen und natürlich eben auch, wie gesagt, die Hintergrundinfos zu den besagten Acts und Tracks, die ich dir auch wöchentlich vorstelle. klassische Progressive House in Perfektion. Nicht mehr und nicht weniger. Spacefood nennt sich das ein Projekt. Und wer auch immer dahinter steckt, das muss sich jemand sein, der lange, lange Musikerfahrung hat. Weil das, die Tracks, die ganze EP, die ist gemastert. Das ist unheimlich fett. Wenn du schön laut daheim kannst aufdrehen, dann wirst du es natürlich auch spüren. Aber nicht zu laut wegen den Ohren. Naja, mach einfach, was du willst. Du hast gerade jetzt eingeschaltet. Herzlich willkommen. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mentlix. Ich bin zuständig für alles Elektronische hier auf einem Virus. Und was du hier hörst, eben, ist Spacefood mit Music Control. Trinkwasser liegen in Kaunas in Litauen. Von dort kommt extrem viel und gute elektronische Clubmusik. Die bekanntesten drei sind sicher der Arnas, der Castis, Taurau und daher der Donatello entdeckt. Was sind sie? Vom Sascha, und zwar haben sie einen Remix damals gemacht. Ich glaube 2011 ist das gesehen von Cut Me Down. Wirklich Riesennummern im Original, ein riesen Remix von diesen drei Typen hier aus Litauen. Aber auch solo ist das Trio jeweils auf einem separaten Weg unterwegs und äußerst erfolgreich. Das hier ist im Donatello seine brandneue Scheibe Tears heisst sie, und Hintergrundinfos zu ihm. Playlist, Podcast und alles, was du brauchen kannst. Weil langsam hoffentlich wills Partywochenende findest du auf srf.ch/mentalx.

Oder du kannst natürlich auch mich auf iTunes abonnieren, respektive die Sendung dort downloaden oder streamen auf der SRF Virus App. Schönes Wochenende. We'll be right back. Das morgens oben wirklich genau sättigen Sound im Space Monkey Club in Zürich läuft. Nämlich, die haben einen Act von Stil von Talent und Kaletzki sein Label eingeladen, nämlich Teenage Mutants. Was so schnell so passiert, für das habe ich meine kleine feine Rubrik Club Selection. Und die gibt es so Viertel ab 9 Uhr. Dann schaffen wir es sicher. Bis dann genießen wir den wunderbaren Sound von Dear Dear Label. wäre irre, aber im Sendestudio schmeckt es, als ob man kochen nach Essen. Vielleicht sind das auch neben einer Schiene, nicht Musik, weil das so ein paar Jahre alt sind. Hey, du hörst SRF 4 aus, ich bin der Mendlix. Heute mit dem Thema Magnetic Connections hat der brandneue Sound schon vorgestellt von La Fleur, von Sascha und aus Litauen von Donatella. Eine ganze Stunde haben wir noch. Und was das da ist, ja, der Wally Lopez aus Spanien mit seiner brandneuen Scheibe April Soul. Big Week. You're listening to Virus Radio with Mental X. wahnsinnig. Ein Genre probieren neu zu finden und es dann noch Melodik-Techno zu nennen. Vom Begriff oder von Techno-Spielen ab, was eigentlich schon seit über 25 Jahren gibt, sprich auf Progressive House oder auch Deep Trance. Naja, neue Generation, neue Namen oder man probiert zumindest das so im Ansatz. Aber das Tolle ist, es gibt ganz viele neue Akte, eben das sogenannte Melodik-Techno spielen. Und wirklich ein super geiler Live-Act, das sind Teenage Mutants. Die sind am Morgen so oben in Zürich im Space Monkey. Was sonst noch was so passiert, das erfährst du genau jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Wenn du natürlich schon in Zürich bist, kannst du auch einen kleinen Sprung morgens oben ins Hive über machen, weil die haben morgens oben hier am Matthias Kaden Unterstützung von Daipak und natürlich den lokalen Matadoren, den Animal Trainer. Auch in Luzern kannst du morgen richtig geil zu Techno shaken. Und zwar am Rockclub, der Lifandowski aus Genf ist dort. Unterstützung bekommen vom Zürcher vom Jimmy Jules während in Basel. Naja, da musst du halt doch ins Nordstern. Extra Welt. Das kann sehr Acid House lastig werden. Richtig, richtig cool. Ich glaube, ich kann es mal so vor ein, zwei oder vielleicht schon inzwischen drei Jahren gehört. Und die haben dermaßen abgebrettert zu einer Zeit, weil eigentlich nur Hausmusik gelaufen ist. Richtig, richtig geil. Extra Welt, morgen jetzt oben in Basel im Nordstern. Tipps von euch und ihr werdet mir natürlich nachsichtig behandeln. Ich kann nicht alle beantworten, weil ich bin ja hier natürlich live hinter den Turntables im Studio rumhüpfe und natürlich zwischendurch sogar noch am Moderieren. Umso mehr freut es mich dann, wenn ich dann mal schnell reinschaue oder konnte, kommen ganz spezielle Mails, wie zum Beispiel das von der Judith. Sie hat am letzten Freitag, respektive im Podcast, am Samstag einen Track gehört. Ich fand, ich habe Playlisten gesehen, aber ich kann den Track nicht zuordnen. Etwa am Viertel ab 9 ist er gelaufen und jetzt habe ich mal schnell geschaut. Ich denke, Judith, das müsste da sein. Er ist wirklich wunderbar und produziert hat ein Deepness. Und das Stück heisst «Time of Arrival». Thank you.

dabei bist, die heutige dreistündige Episode Mental X Electronics. Naja, okay, heisst ja auch nicht ohne Grund. Hypnotic Connections hast du erst später eingeschaltet. Dann hast du vielleicht den einen oder anderen Track verpasst. Gar kein Problem. In guter Stunde kannst du die heutige Sendung als Podcast gratis downloaden auf besseren.ch/mentalx. Da einfach den kleinen schwarzen Download-Button klicken oder du abonnierst mich auf iTunes. Die Playlist ist alles spätestens am Montag online so und mit der aktuellen Matador erscheinen nach deinem Abschied und hoffen, dass das auch am nächsten Freitag wieder einschaltet. Ab der 7 bin ich wieder live im Studio hinter den Turntables. Im Studio muss man anschauen und selbstverständlich auch am Mikrofon. Jetzt sage ich, genießt Wochenende und gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Down. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.